Saison, immer sonntagwürfig. Hat im Label ihren eigenen Stil. Individuell war ihre Meinung und kein anderer erkannte ihr Ziel. Als der Tag gekommen war, war nur noch ihre Leiche da. Und auf dem Tisch ein letzter Gruß. Ihr habt mich nie verstanden, ich mach Schluss. Ich bin in ihrer Zelle gewesen, hab meinen Namen noch mit Blut geschrieben. Fand dort eine Nachricht von ihr hinterlassen, auf einem Stück Papier. Da stand geschrieben, dass sie an sie so weit gebracht und dass sie niemals an Gott geglaubt hat. Wenn Menschen gäbe, so ihr Kommentar, wird sie noch leben, doch sie war nicht mehr da. Möglichkeit, sich zu erklären, und es war an der Zeit, dass ihr die Angst im Nacken